Alte einheimische Instrumente begleiten den Chor der Christuskirche in Ranchi, Indien. Der Kehrreim des Liedes, das in der Nationalsprache des neuen Indiens, Hindi, gesungen wird, spricht vom Sieg Jesu Christi über alle Mächte. Er ist der Sieger. Keine Instrumente haben die Bibelfrauen bei sich, wenn sie durch die indischen Dörfer ziehen, um zu predigen und den christlichen Glauben zu erklären, allenfalls ein kleines Tamburin. Das Wichtigste sind ihre Stimmen, mit denen sie die Botschaft von der rettenden Macht Gottes über die Straßen und Dorfplätze hin ausrufen. Aus dem Gebirge in Burma, nahe der Grenze nach China, ist eine besonders seltene Aufnahme zu uns gekommen. Ein alter Mann aus dem Stamm der Lahu singt beim Besuch eines Christen aus Europa ein Lied zur Ehre Gottes. Ohne Gesangbuch und Noten. Nach Worten, die er im Kopf hat. Und auf eine Melodie, die er während des Singens erfindet. Kunstlos, einfach, aber unnachahmlich.